19. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Verschiedene Kekserln von Katharina Prato. Wirtschaftskipferln. Man mischt 35 Deka Mehl mit 15 Deka Zucker, Limonenschalen und etwas Salz. Bröselt die Mischung mit 25 Deka Butter ab, macht das Abgebröselte mit 2 Dottern schnell zu Teig, rollt den Teig zu einer Wurst, schneidet die Wurst in nussgroße Stücke, rollt die Stücke kleinfingerdick aus und formt sie zu Kipferln, die man mit Ei bestreicht, in mit Zucker gemischte Mandeln drückt und schnell bäckt. Man kann dann je 2 Kipferln mit Salze zusammenfüllen. Wirtschaftstorte. Man macht aus Teig, wie für die Wirtschaftskipferln, 2 runde Blätter von gleicher Größe, bestreicht das eine mit Apfelsalze, legt das andere drauf und bäckt die Torte über eine Stunde mit mehr Unter- als Oberhitze. Vanillekipferln ohne Ei. Man bereitet Bröselteig von 28 Deka Mehl, 21 Deka Butter, 10 Deka geschälten, fein gestoßenen Mandeln und 7 Deka Zucker, schneidet ihn zu nussgroßen Stückchen, formt aus diesen gespitzte Würstchen, biegt diese kipfelartig, bäckt sie kühl und licht, nimmt sie vom Bleche, wenn sie noch ganz heiß sind, und dreht jedes sogleich in Vanillezucker, legt sie auf Papier und lässt sie auskühlen. Griechische Krapferln. Man treibt 20 Deka Butter mit 5 Deka Zucker flaumig ab, mischt 30 Deka feines Mehl dazu, treibt die Masse auf dem Brett im Messerrücken dick aus, sticht sie zu kleinen Krapferln aus, bäckt diese bei mäßiger Hitze semmelgelb, nimmt sie, wenn sie noch heiß sind, einzeln vom Bleche und dreht jedes gut in Vanillezucker. Dann gibt man auf jedes ein Häufchen Marillensalze oder füllt je 2 Krapferl mit Salze zusammen. Kolatschen vom Bröselteig. Man bereitet Bröselteig Nummer 3, 4 oder 5, Seite 72, treibt ihn aus, sticht ihn zu großen, runden Fleckchen aus, bestreicht diese mit eingesottenem, schlägt bei jedem den Teig von 3 Seiten gegen die Mitte zusammen, bestreicht den umgeschlagenen Teig mit Ei, bestreut ihn mit Zucker und geschälten gehackten Mandeln und bäckt die Kolatschen. Oder man bereitet Bröselteig Nummer 4, sticht ihn zu kleinen runden Krapferln aus, bestreicht diese mit Eierschnee, bestreut sie mit geschälten gehackten Mandeln, die man mit Zucker gemischt hat, legt sie auf das Blech, drückt in die Mitte eines jeden ein kleines Grübchen, bäckt die Krapferln und gibt dann Kirschen oder Weichselfleisch in die Grübchen. Husarenkrapferln. Man treibt 14 Deka Butter mit 2 Dottern ab, macht den Abtrieb mit 7 Deka Zucker mit Vanille und 7 Deka Mehl zu Teig, formt aus dem Teige kleine Kugeln, drückt in jede derselben ein kleines Grübchen, bestreicht die Kugeln mit Ei, bestreut sie mit Zucker und geschälten, gehackten Mandeln, bäckt sie und gibt dann eingesottene Ribisel oder Weichseln in jedes Grübchen. Dotterkrapferln. Man bereitet Teig von 20 Deka Mehl, 6 hartgesottenen Dottern, 10 Deka Butter, 10 Deka Zucker und Limonenschalen. Sticht ihn zu runden Krapferln aus, bäckt die Krapferln und überstreicht sie dann mit Wasserglasur. Bröselteigschüsselchen. Man treibt 17 Deka Butter mit einem Dotter ab, gibt 10 Deka Zucker, 2 Deka Süße und 4 Stück bittere geschälte, feingestoßene Mandeln und 14 Deka Mehl dazu. Treibt den Teig Messerrücken dick aus, sticht ihn zu runden Fleckchen aus, legt die Fleckchen über auf das Backblech gestützte kleine Blechformen und bäckt sie. Dann nimmt man die auf diese Weise erhaltenen Schüsselchen ab, lässt sie erkalten und füllt sie mit eingesottenen Früchten oder mit kalter Creme oder mit Obersschaum. Früchtekrapferln. Man bereitet Bröselteig Nummer 1, Seite 72, treibt ihn wie Butterteig aus, belegt ihn auf die bei den Polsterzipfeln angegebene Art mit eingesottenen Früchten, bestreicht ihn um die Früchte mit Ei, schlägt den Teig über und radelt ihn ab. Dann bestreicht man die Krapferln mit Ei, bestreut sie mit Zucker und bäckt sie. Kreidenknödel. Man bereitet Mürbenkuchenteig Nummer 1 mit Zucker, Seite 71, treibt ihn aus, schneidet ihn in kleine Fleckchen, legt in die Mitte eines jeden Fleckchens eingesottene Weichseln oder Kirschen oder Stückchen von Marillen oder Pfirsichen, schließt den Teig über der Fülle, drückt ihn zu einer Kugel, legt die Kugel mit der glatten Seite gegen oben auf das Blech und bäckt sie. Dann nimmt man die heißen Kugeln einzeln vom Blech, bestreicht jede mit Wasser und bestreut sie mit Vanillezucker. Kleine Kuchen, Mazarin. Man treibt 14 Deka Butter mit 5 Dottern und 21 Deka Zucker ab, gibt 14 Deka geschälte mit Ei gestoßene Mandeln, 5 Deka fein geschnittenes Zitronat, 1 Deziliter gutes Obers, 14 Deka Mehl und den Schnee der 5 Klar dazu, füllt die Masse in sehr kleine Formen, bäckt die kleinen Kuchen und stürzt sie. Sandkuchen. Man treibt 12 Deka Butter mit einem Dotter ab, gibt dann 14 Deka Zucker mit Limonengeruch dazu und rührt noch eine Weile fort. Mischt hierauf Schnee von einem Klar und 14 Deka Mehl darunter, gibt nussgroße Häufchen von der Masse auf das Blech und bäckt sie. Krapferln von Winterteig ohne Ei. Man treibt 14 Deka Butter flaumig ab, gibt 7 Deka Zucker mit Limonen- und Pomeranzengeruch und 17 Deka Mehl dazu, macht das Ganze auf dem Brette schnell zu Teig, treibt den Teig aus, sticht ihn mit einem kleinen Krapfenstecher zu Fleckchen und Ringen aus, bestreicht die Fleckchen mit Ei, legt auf jedes derselben einen Ring, bestreicht die Ringe ebenfalls mit Ei und bestreut sie mit geschälten, gehackten Mandeln und Zucker, bäckt die Krapferl und gibt dann Salze in die Mitte eines jeden. Ende von verschiedene Kekseln, aufgenommen von Monika MC.